Neulich kramt ich in alten Sachen. Manches fand ich, das war zum Lachen. Aber eines, das hat mir wehgetan. Sah mich an, als wollte er mich fragen. Mir hast du wohl gar nichts zu sagen? Drum sprach ich ihn mit schlechtem Gewissen an. Kleiner Hampelmann, warum hängst du so dein Köpfchen? Kleiner Hampelmann, ja, du bist ein armes Tröpfchen. Kleiner Hampelmann, keiner will mehr mit dir spielen. Kleiner Hampelmann, ja, die Kinder sind schon groß. Damals, in der Jugendzeit, warst du unsere größte Freude. Manchmal gab es um dich Streit. Und seitdem trägst du bis heute noch immer dein zerrissenes Kleid. Kleiner Hampelmann, warte noch ein kleines Weilchen. Kleiner Hampelmann, denn vielleicht bis dann fängt für dich ein neues Leben an.